Abschnitt 8 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 32. Kapitel, in welchem ein junger Herr auftritt und Oliver ein neues Abenteuer erlebt. Es war fast zu viel Glück, um es tragen zu können. Oliver war durch die unverhoffte Kunde ganz betäubt. Er konnte nicht weinen, nicht sprechen, nicht bleiben, wo er war. Er wusste sich erst wieder zu fassen und, was er gehört, zum klaren Bewusstsein zu bringen, als er sich nach einem langen Umherschweifen in der stillen Abendlandschaft durch einen Tränenstrom erleichtert und von der fast nicht mehr zu ertragenden Last befreit fühlte, die ihm gleich einem Alp auf dem Herzen gelegen hatte. Es dunkelte, als er nach Hause zurückkehrte, beladen mit Blumen, die er mit ungewöhnlicher Sorgfalt zur Ausschmückung des Krankenzimmers gepflückt hatte. Als er der Wohnung Mrs. Maylies rasch zuschritt, hörte er hinter sich auf der Straße das donnernde Geräusch eines Wagens. Er sah sich um. Es war eine Postchaise und da die Straße ziemlich schmal war und der Postillon im Galopp fuhr, so trat er dicht an ein Gartentor, um nicht in Gefahr zu geraten. Die Chaise näherte sich und nun erblickte er ein unter einer Nachtmütze fast verstecktes Gesicht, das ihm bekannt schien. Er begann nachzusinnen, wem es angehören möchte, als er angerufen und dem Postillon befohlen wurde, zu halten. »Oliver, wie steht es? Wie steht es mit Miss Rosa, Oliver?« rief ihm Mr. Giles zu. »Ohne Umschweife, besser oder schlimmer?« rief ein junger Herr, der Giles zurückzog und sich selbst aus dem Schlage herausbeugte. »Besser, viel besser«, erwiderte Oliver mit freudiger Hast. »Gott sei Dank«, rief der junge Herr aus, »ist's auch gewiss?« »Sie können sich fest darauf verlassen, Sir«, sagte Oliver. »Die Besserung trat vor ein paar Stunden ein und Mr. Losburn hat gesagt, dass alle Gefahr vorüber wäre.« Der junge Herr sagte kein Wort mehr, sondern sprang aus dem Wagen, zog Oliver zur Seite und fragte ihn mit bebender Stimme, »Ist es auch ganz gewiss, irrst du auch nicht, Kleiner?« »Täusche mich nicht, indem du Hoffnungen in mir erweckst, die am Ende nicht in Erfüllung gehen.« »Das möchte ich um keinen Preis, Sir«, erwiderte Oliver. »Sie können mir in der Tat glauben. Mr. Losburns Worte waren, sie würde leben und uns alle noch jahrelang beglücken. Ich habe es ihn selbst sagen hören.« In seinen Augen standen Tränen, während er sich an Worte erinnerte, die ihn so unaussprechlich glücklich gemacht hatten, und der junge Herr wendete das Gesicht ab und war einige Minuten stumm. Oliver glaubte, ihn schluchzen zu hören und wagte es nicht, seinen Bericht fortzusetzen, stand da und tat, als wenn er mit seinem Blumenstrauße beschäftigt wäre. Mr. Giles hatte unterdes auf dem Kutschtritte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und die Augen trocknend gesessen und die Röte der Letzteren, als der junge Herr ihn anredete und als er aufblickte, bewies, dass seine Bewegung keine erkünstelte war. »Fahren Sie nach meiner Mutter Hause, Giles«, sagte der junge Herr. »Ich will langsam nachkommen, um mich erst ein wenig zu sammeln, bevor ich ihr unter die Augen trete. Sie können ihr sagen, dass ich käme.« »Bitt um Vergebung, Mr. Harry«, erwiderte Giles, »aber Sie würden mir einen großen Gefallen erzeigen, wenn Sie sich durch den Postillon anmelden lassen wollten.« »Die Frauenzimmer dürfen mich wirklich so nicht sehen, Sir. Ich würde alles Ansehen bei Ihnen verlieren.« »Nach Ihrem Belieben, Giles«, entgegnete der junge Herr lächelnd, »Sie können mit uns nachfolgen, nur vertauschen Sie jetzt sogleich Ihre Nachtmütze mit einer angemessenen Kopfbedeckung, damit wir nicht für Wahnwitzige gehalten werden.« Giles erinnerte sich mit Schrecken seines unziemlichen Aufzugs, steckte seine Nachtmütze in die Tasche, setzte statt derselben einen Hut auf, der Postillon fuhr weiter und Giles, Mr. Maylie und Oliver folgten zu Fuße nach. Oliver blickte den jungen Herrn von Zeit zu Zeit mit ebenso viel Neugier als Interesse von der Seite an. Mr. Maley schien etwa 25 Jahre alt zu sein und war von Mittelgröße. In seinem wohlgeformten Gesicht drückte sich Offenheit aus und sein Benehmen war äußerst gewandt und gewinnend. Trotz der Altersverschiedenheit sah er der alten Dame so sprechend ähnlich, dass ihn Oliver sogleich als einen nahen Anverwandten derselben erkannt haben würde, wenn er sie auch nicht seine Mutter genannt hätte. Mrs. Maley erwartete ihn mit großer Sehnsucht und Ungeduld, und das Wiedersehen der Mutter und des Sohnes fand nicht ohne Bewegung statt. »O Mutter, warum schrieben Sie mir nicht früher?« flüsterte er. »Ich schrieb allerdings«, erwiderte sie, beschloss aber nach reiflicher Überlegung, den Brief zurückzuhalten, bis ich Mr. Losburns Ausspruch gehört haben würde. »Aber warum setzten Sie sich einer Gefahr aus, deren Eintreten so sehr möglich war? Wenn Rose, ich kann das Wort jetzt nicht aussprechen, wenn Rose' Krankheit eine andere Wendung genommen, wie hätten Sie sich jemals selbst verzeihen können? Wie hätte ich je wieder ruhig werden sollen?« »Wenn das Schlimmste eingetreten wäre, Harry, so fürchte ich, dass deine Ruhe sehr wesentlich gestört worden sein und dass es von nur sehr geringer Bedeutung gewesen sein würde, ob du hier einen Tag früher oder später eingetroffen wärest.« »Sie müssen es am besten wissen, und jedenfalls leidet das keinen Zweifel, dass meine Ruhe, wenn das Schlimmste eingetreten wäre, Rose verdient die echteste, reinste Neigung, die das Herz eines Mannes nur bieten kann. Ihr Seelenadel und ihr liebendes, hingebendes Gemüt rechtfertigen den Anspruch auf eine nicht gewöhnliche, sondern tiefe und dauernde Gegenliebe. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre und nicht außerdem wüsste, dass ein verändertes Benehmen von Seiten eines Anverwandten, den sie liebt, sie bis zum Tode betrüben würde, so würde mir meine Aufgabe nicht so schwierig dünken, oder ich hätte nicht so viele Kämpfe mit mir selbst zu bestehen, indem ich tue, was mir die Pflicht schlechterdings zu gebieten scheint.« »Ist das nicht unrecht, Mutter? Halten Sie mich noch für so sehr Kind, dass ich mein Herz nicht kennte, imstande wäre, meine innersten, lebhaftesten, besten Gefühle zu missdeuten? Mein lieber Harry, die Jugend hegt viele edle Gefühle, welche nicht von Dauer und bisweilen, wenn befriedigt, umso flüchtiger sind. Und was noch mehr ist, mein Sohn, besitzt ein enthusiastischer, feuriger, ehrgeiziger junger Mann eine Gattin, auf deren Namen ein Flecken haftet, der, obwohl nicht ihre Schuld, von kalten und gemeindenkenden Leuten ihr und vielleicht auch ihren Kindern, und zwar umso mehr zum Vorwurfe gemacht wird, um deswillen sie, wie er, umso mehr Spott und Hohn zu erdulden haben, je erfolgreicher oder glänzender seine Laufbahn ist, so kann ihn, und wenn er noch so gut und edel ist, im späteren Leben die Verbindung reuen, die er in seiner Jugend geschlossen, und sie selbst den Schmerz und die Pein erfahren, es zu wissen.« »Mutter«, entgegnete der junge Mann ungeduldig, »ein solcher Mann wäre ein elender Selbstsüchtling, unwürdig des Namens eines Mannes und einer Frau, wie sie sie geschildert.« »So denkst du jetzt, Harry.« »Und ich werde stets so denken. Die Herzensqual, die ich in den beiden letzten Tagen erduldet, dringt mir das offene Geständnis einer Leidenschaft ab, die, wie Ihnen wohl bekannt, weder von gestern noch eine jugendlich leichtsinnige und unbedachte ist. Meine Neigung zu dem lieben, herrlichen Mädchen ist so tief und fest begründet, wie es die Neigung eines Mannes nur sein kann. Ich habe keinen Gedanken, keinen Lebensplan, keine Hoffnung außer ihr, höher als sie, und wenn sie sich meiner Liebe zu ihr widersetzen, so vernichten sie meine Ruhe, mein ganzes Glück für immer. O Mutter, überlegen Sie noch einmal und denken Sie besser von mir. Missachten Sie die heißen Gefühle nicht, auf welche Sie einen so geringen Wert zu legen scheinen. Harry, ich halte vielmehr so viel von warmen und gefühlvollen Herzen, dass ich sie vor Verletzung bewahren möchte. Doch wir haben für jetzt genug und mehr als genug von der Sache geredet. So überlassen Sie Rose die Entscheidung und Sie werden sicher Ihren zu strengen Ansichten nicht so weiten Raum geben, mir Hindernisse in den Weg zu legen. Das nicht. Allein ich wünsche, dass du wohl überlegst. Ich habe überlegt, jahrelang überlegt, fast so lange, als ich mit Angst zu überlegen fähig war. Meine Gefühle sind unverändert geblieben, werden stets unverändert bleiben, und warum sollte ich die Pein des Aufschiebens und Wartens erdulden, was ja schlechterdings keinen Nutzen haben kann? Ja, Rose muss mich anhören, bevor ich wieder abreise. »Sie soll es«, sagte Mrs. Maley. »Ihr Ton scheint fast anzudeuten, dass sie mich kalt anhören wird, Mutter«, sagte der junge Mann angstvoll. »Nichts weniger«, erwiderte die alte Dame, »weit entfernt davon. Hegt sie auch wirklich keine andere Neigung? Nein, ich müsste sehr irren, wenn du ihr Herz nicht bereits in nur zu hohem Maße besäßest. Höre mich an«, fuhr sie fort, als ihr Sohn im Begriff war zu erwidern. »Ich will nur noch dieses sagen. Bedenk, ehe du dein Alles auf diesen Wurf setzest, ehe du dich zur höchsten Hoffnungsstufe emportragen lässest, bedenk Roses Lebensgeschichte, mein lieber Sohn, und überleg, welche Wirkung es auf ihre Entscheidung haben kann, wenn sie von ihrer zweifelhaften Herkunft in Kenntnis gesetzt wird. Denn sie ist uns allen mit aller Innigkeit ihres edlen Gemüts ergeben und die vollkommenste Selbstaufopferung in großen wie geringen Dingen bezeichnete stets ihre Denkart. »Was wollen Sie damit sagen, Mutter?« fragte der junge Mann. »Ich will es dir zu erraten überlassen«, versetzte Mrs. Maley. »Ich muss wieder zu Rose gehen. Gott sei mit dir.« »Werde ich Sie heute Abend noch wiedersehen?« »Ja, sobald ich Rose verlasse.« »Werden Sie ihr sagen, dass ich hier bin?« »Natürlich.« »Und auch welche Herzensangst ich um ihretwillen ausgestanden und wie mich verlangt, Sie zu sehen?« »Auch das will ich ihr sagen«, erwiderte Mrs. Maley, drückte dem Sohne zärtlich die Hand und ging. Losburn und Oliver hatten während dieser flüchtigen Unterredung am fernsten Ende des Zimmers geweilt. Der Erstere begrüßte jetzt Harry Maley auf das Herzlichste, dem er sofort den umständlichsten Bericht über die Krankheit und das Befinden der Patientin erstatten musste. Giles hörte mit begierigem Ohre zu, während er mit dem Gepäcke beschäftigt war. »Haben Sie kürzlich etwas Besonderes geschossen, Giles?« fragte der Doktor nach dem Schlusse seiner Mitteilung. »Nein, Sir, Besonderes eben nicht«, erwiderte Giles hocherrötend. »Auch keine Diebe gefangen oder Räuber ausfindig gemacht?« fuhr Losburn ein wenig boshaft fort. »Nein, Sir«, antwortete Giles sehr ernst. »Das tut mir leid, da Sie sich auf dergleichen so vortrefflich verstehen. Wie geht es denn Brittles?« »Der junge Mensch befindet sich sehr wohl und lässt sich Ihnen ganz gehorsamst empfehlen, Sir.« »Schön«, sagte der Doktor, »doch da ich Sie hier treffe, fällt's mir bei, Giles, dass ich in den Tagen, wo ich so eilig abgerufen wurde, aufgefordert von Ihrer gütigen Herrschaft einen kleinen Auftrag zu Ihren Gunsten übernahm. Treten Sie doch auf einen Augenblick mit mir an das Fenster.« Giles trat ziemlich verwundert zu ihm und der Doktor beehrte ihn mit einer kurzen, heimlichen Unterredung, nach deren Beendigung er eine große Menge Verbeugungen machte und mit ungewöhnlicher Wichtigkeit wieder zurückging. Der Gegenstand des Geflüsters wurde im Zimmer nicht veröffentlicht, wohl aber sofort in der Küche, denn dahin lenkte Mr. Giles augenblicklich seine Schritte und verkündete, nachdem er sich einen Krug Ale hatte reichen lassen, dass es seiner Herrschaft in Anbetracht seines mutvollen Benehmens bei dem Einbruche gefallen habe, die Summe von 25 Pfund in der Sparkasse für ihn niederzulegen. Die Köchin und das Hausmädchen hoben die Hände und Augen empor und meinten, dass Mr. Giles jetzt ganz stolz werden würde, worauf Mr. Giles an seiner Hemde krause zupfend erwiderte, dass sie sich in einem großen Irrtum befänden und dass er ihnen dankbar sein wollte, wenn sie, falls sie dergleichen jemals gewahrten, ihn aufmerksam darauf machen würden, dass er sich hoffärtig gegen geringere erwiese. Er verbreitete sich darauf weitläufig über seine Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, wofür ihm großes Lob gezollt wurde, wie es bei bedeutenden Personen in solchen Fällen zu geschehen pflegt. Oben verging der Rest des Abends sehr heiter, denn der Doktor befand sich in der fröhlichsten Stimmung, und so ermüdet oder nachdenklich Harry Maley anfangs gewesen sein mochte, er konnte der guten Laune des wackeren Mannes nicht widerstehen. Losburn scherzte und erzählte, und Oliver glaubte, nie in seinem Leben so drollige Dinge gehört zu haben, so dass er zur großen Freude des Doktors fortwährend lachte, wie der Doktor selbst und endlich auch Harry. Denn auch das Gelächter hat ja seine ansteckende Kraft. Mit einem Worte, sie waren so vergnügt, als sie es unter den obwaltenden Umständen nur irgend hätten sein können, und es war spät geworden, als sie mit leichten und dankerfüllten Herzen die Ruhe aufsuchten, deren sie nach der Ungewissheit und Angst, worin sie in den letzten Tagen geschwebt hatten, so sehr bedurften. Oliver ging am folgenden Morgen mit mehr Hoffnung und Freude, als er, wie ihm deuchte, seit langer Zeit gekannt hatte, an seine gewöhnlichen Beschäftigungen. Die Betrübnis war von seinem Antlitze wie durch Zauber verbannt. Es war ihm, als wenn die Blumen mit doppeltem Glanze im Tau funkelten, die linde Luft in den Blättern lieblicher säuselte, der Himmel reiner und blauer als je wäre. Das ist die Wirkung unserer inneren Stimmung auf unsere Anschauung des Äußeren um uns her. Die auf die Natur und ihre Mitmenschen blicken und wehklagen, dass alles schwarz und finster sei, sie haben recht. Allein die düsteren Farben sind Widerspiegelungen ihrer gelbsüchtigen Augen und Herzen. Die wahren und wirklichen sind zarte Tinten und bedürfen eines helleren Gesichts. Es ist der Bemerkung wert und entging Oliver keineswegs, dass er seine Morgenausflüge nicht mehr allein machen durfte. Nachdem ihn Harry Maley zum ersten Male mit einer Blumenladung hatte heimkehren sehen, wurde er von einer solchen Leidenschaft für Blumen ergriffen und entwickelte so viel Geschmack im Ordnen derselben, dass er Oliver weit hinter sich zurückließ, der dagegen wusste, wo die schönsten zu finden waren. Sie durchstreiften Tag für Tag die Umgegend miteinander und brachten die köstlichsten Sträuße mit nach Hause. Rosas Fenster wurde jetzt geöffnet, denn die balsamische Sommerluft erquickte sie, und auf der Fensterbank stand jeden Morgen ein frischer, mit großer Sorgfalt geordneter Blumenstrauß. Oliver bemerkte, dass die welken Blumen nie weggeworfen wurden und dass der Doktor, wenn er durch den Garten ging, stets hinaufblickte und bedeutsam lächelnd den Kopf hin und her wiegte. So verflossen die Tage und Rosas Herstellung ging rasch und glücklich vonstatten. Auch unserem Oliver verlief die Zeit nicht langsam, obwohl die junge Dame ihr Zimmer noch nicht verlassen hatte und obwohl es keine Spaziergänge wie sonst mehr gab, ausgenommen dann und wann ganz kurze mit Mrs. Maley. Er verdoppelte seinen Fleiß in den Lehrstunden des silberhaarigen alten Mannes, so dass ihn seine raschen Fortschritte fast selbst Wunder nahmen. Eines Abends, als er seine Aufgaben auf den folgenden Tag lernte, begegnete ihm ein so unerwarteter als besorgniserregender Vorfall. Das kleine Zimmer, in welchem er bei seinen Büchern zu sitzen pflegte, befand sich im Erdgeschosse und lag nach hinten hinaus. Das Fenster öffnete in den Garten, aus welchem man durch eine Tür auf einen eingehägten Wiesengrund gelangte und aus diesem auf Enger und in ein Gehölz. Es fing an zu dämmern. Oliver hatte fleißig gelesen und auswendig gelernt. Es war noch immer sehr warm, auch wohl ein wenig schwül, und er schlummerte über einem Buche ein. Uns beschleicht bisweilen eine Art von Schlummer, der, während er den Leib gefangen hält, der Seele ein Halbbewusstsein des Umgebenden und die Fähigkeit nach Belieben umherzuschweifen übrig lässt. Er ist scharf, sofern eine überwältigende Schwere, eine Lähmung des Selbstwissens und eine gänzliche Unmacht, die Gedanken und Vorstellungen zu beherrschen, Schlaf genannt werden kann. Dennoch aber wissen wir in diesem Zustande, auch wenn wir träumen, was um uns her vorgeht, schauen es, hören, was gesprochen wird oder welche wirkliche Laute sonst an unser Ohr dringen mögen, und Wirklichkeit und Einbildung vermischen sich endlich so wunderbar, dass es nachgehends fast unmöglich ist, sie wieder voneinander zu trennen. Es ist Tatsache, obwohl unsere Gefühls- und Gesichtsorgane für die Zeit gleichsam tot sind, dass die im Schlummer uns kommenden Gedanken und die in der Einbildung geschauten Dinge bestimmt, und zwar wesentlich bestimmt werden durch die bloße stumme Gegenwart eines wirklichen Gegenstandes, der uns, als wir die Augen schlossen, nicht nahe zu sein brauchte und von dessen Herannahen oder Anwesenheit wir kein eigentliches Bewusstsein haben. Oliver wusste genau, dass er sich in seinem kleinen Zimmer befand, dass seine Bücher vor ihm auf dem Tische lagen und dass der Abendwind in dem Blätterwerke vor dem Fenster rauschte, und schlummerte dennoch. Plötzlich trat eine gänzliche Umwandlung seiner Umgebungen ein, die Luft wurde heiß und drückend, und er glaubte sich unter Angst und Schrecken wieder im Hause des Juden zu befinden. Da saß der fürchterliche alte Mann in dem Winkel, in welchem er zu sitzen pflegte, wies mit dem Finger nach ihm und flüsterte einem anderen neben ihm sitzenden Manne, der das Gesicht abgewendet hatte, etwas zu. »Psst, mein Lieber«, glaubte er, den Juden sagen zu hören, »er ist's ohne Zweifel. Kommt, lasst uns gehen.« »Meint ihr, dass ich ihn nicht erkannte?« schien der andere zu antworten. »Und wenn eine Rotte von Teufeln seine Gestalt annehme und er stände mitten zwischen ihnen, so würd's mir mein Sinn zutragen, welcher er wäre, und ich fände ihn heraus.« »Wenn ihr ihn 50 Schuh tief begrübet und brächtet mich über sein Grab, so würde ich wissen, und wenn auch kein Merkmal oder Zeichen es andeutete, dass er darunter begraben läge. Möge sein Fleisch und Bein verfaulen, ich würd's.« Der Mann schien die Worte in einem so tödlichen, hassverkündenden Ton zu sprechen, dass Oliver bebend aufschreckte. Gütiger Himmel, welcher Anblick war es, der ihm das stockende Blut zum Herzen zurücktrieb und ihn der Stimme wie der Bewegungskraft beraubte. Dort am Fenster, nur 2 Schritte von ihm entfernt, so nahe, dass er ihn fast hätte berühren können, ehe er zurückschreckte, stand in das Zimmer hereinlugend der Jude, dessen Blicke den seinigen begegneten. Und neben ihm gewahrte Oliver denselben Mann, der ihm vor einiger Zeit im Hofe des Gasthauses ein solches Entsetzen eingejagt, und der Fürchterliche war blass vor Wut oder Grauen oder welcher inneren Bewegung sonst, und seine Augen schossen Droh- und Zornblicke nach Oliver. Doch sie standen da, und Oliver sah sie nur einen einzigen flüchtigen Augenblick. Dann waren sie verschwunden. Sie hatten indes ihn, und er hatte sie erkannt, und ihr Hereinlugen nach ihm und ihre Mienen drückten sich seinem Gedächtnis so fest und so tief ein, als wenn sie in Stein ausgehauen und ihm von Kindheit an stets vor Augen gewesen wären. Er stand einen Augenblick wie angewurzelt da, sprang darauf aus dem Fenster in den Garten und rief laut nach Hilfe. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 14. August 2024.